Innerhalb der regierenden Partei der Neuen Welt Südkoreas, die nach ihrem Debakel in der Parlamentsabgeordnetenwahl die größte Krise erlebt, spricht man sich gegenwärtig entschieden für ihre Auflösung aus. Der Gouverneur des Bezirkes Südgyeongsang, Hong Jun-pyo, behauptete am 1. Juni in einer Rundfunk-Talkshow, dass die Partei der Neuen Welt eine Art Interessengemeinschaft von den Personen sei, die mal als Parlamentsabgeordneter fungieren möchten. Und wenn die gemeinsamen Interessen verschwinden, gehe sie auseinander. Ein Abgeordneter von dieser Partei sagte empört, dass die Partei der Neuen Welt von der Wurzel über den Stamm bis zu Blättern, Früchten und Blumen verdorben sei. Der Konflikt zwischen der Bakunhae und der Nicht-Bakunhae-Fraktion hat sich aufs Äußerste zugespitzt, dass sogar der ehemalige Parlamentspräsident aus der Partei feststellte, es ist alles dreckig und schamhaft, die einzige Alternative ist die Auflösung der Partei.